dritter Abschnitt hier im ersten Glaubensartikel, ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses über den Menschen, die sichtbare Schöpfung und insbesondere hier der Mensch. Welches ist das vornehmste Geschöpf, das Gott auf die Erde gestellt hat? Das vornehmste Geschöpf, das Gott auf die Erde gestellt hat, ist der Mensch. Das ist ja nicht das vornehmste Geschöpf überhaupt, das sind die Engel, der unsichtbare Schöpfung. Aber in der sichtbaren Schöpfung auf der Erde ist der Mensch das vornehmste Geschöpf.